Ja, also ich bedanke mich erstmal für die Einladung. Ich muss jetzt mal was vorausschicken. Und zwar, als mich die IWI angerufen hat, also machst du einen Vortrag zu Simone de Beauvoir? Da habe ich dann zwar schon spontan Ja gesagt, aber es ist so, dass ich also Simone de Beauvoir vor 35 Jahren, also so als junges Madel sozusagen, wie man in Bayern sagt, gelesen habe. Und mich da auch so mit Sartre auseinandergesetzt habe, aber eher so mit den Romanen. Und von daher ist es nicht so, dass ich jetzt sozusagen so eine ausgewiesene, also dass ich eine gewisse Basis irgendwo schon hatte, aber nicht, ich bin keine ausgewiesene Existenzialismus-Expertin oder so. Und ich habe jetzt einfach Simone de Beauvoir und auch Sartres Existenzialismus einfach mir nochmal so angeguckt, vor dem Hintergrund dessen, was ich in der Zeit verarbeitet und mir selber erarbeitet habe. Und insofern ist es auch ein bisschen so ein Sprung jetzt gewesen, so ins kalte Wasser. Wobei ich sagen muss, wie gesagt, ich bin da jetzt nicht ganz unbeleckt, aber gerade diese genuin philosophische Dimension habe ich mir noch nicht so angeguckt gehabt. Naja, also in dem Sinne fange ich jetzt einfach mal an. Simone de Beauvoirs Buch Das andere Geschlecht spielte in der feministischen Theorie lange keine Rolle mehr. In letzter Zeit taucht Beauvoir aber nicht nur in neu erstellten Überblickswerken zu Klassikerinnen des Feminismus wieder auf. Zu ihr und ihrer Theorie wurden inzwischen auch vermehrt Tagungen und Veranstaltungen angeboten. Ebenso wird sie im Feuilleton öfters erwähnt. Dies hat wohl nicht nur mit ihrem 100. Geburtstag 2008 und ihrem 25. Todestag 2011 zu tun, sondern dürfte nicht zuletzt einem Selbstreflexivwerden von Feminismus und Genderforschung in der gegenwärtigen Krisensituation geschuldet sein. In den 1970er Jahren hatte sich insbesondere ein Gleichheitsfeminismus mit dem Slogan „Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht“ auf sie berufen. Ein Differenzfeminismus bezichtigte sie dann, männliche Normalitätskriterien auf Frauen anzuwenden. Schließlich wurde ihr in den 1990er Jahren von einem dekonstruktivistischen Feminismus vorgeworfen, trotz aller Kritik der Geschlechterverhältnisse, einem dualistischen Denken verhaftet zu sein und eine erneute Herstellung von Zweigeschlechtlichkeit zu betreiben. Heute nun ist eine Zeit der Bilanzierung, Reflexion angebrochen. Nach Gleichheit, Differenz und Dekonstruktion, was kommt dann? Wie weiter mit der Genderforschung nach ihrer Infragestellung und ihrer gleichzeitig scheinbar unumgänglichen Aufrechterhaltung? In dieser Zeit der Unsicherheit geht man auch wieder auf Klassikerinnen wie Beauvoir zurück. Transzendenzgelüste im Hinblick auf Neuland, eine Übersteigung des Gehabten tauchen so erst gar nicht auf. Man kann im gewohnten immanenten Referenzrahmen verbleiben. Dementsprechend erfolgt auch ein krampfhaftes Kompatibelmachen von queer und materialistischen Feminismusansprüchen und in diesem Zusammenhang ein Rückgriff auf de Beauvoir, wie nachher kurz gezeigt wird. In meinem Referat geht es um drei Fragestellungen. Erstens die objektive Bedeutung Beauvoirs im Rahmen der Wertabspaltungs-Fetischvergesellschaftung. Zweitens in diesem Zusammenhang, welche Übereinstimmungen und Grenzziehungen sind in Bezug auf Beauvoir von der Warte der Wertabspaltungskritik aus vorhanden? Wie taucht Simone de Beauvoir heute auf und weshalb? Mir geht es dabei vor allem darum, die vom Subjekt gewissermaßen unabhängige Objektseite im Kontext einer historisch-spezifischen Subjekt-Objekt-Dialektik herauszustellen, die heute vernachlässigt wird. die Verlassenheit des Subjekts, ein wichtiger Bezugspunkt des auch sartreschen Existenzialismus, im Gefolge seiner problematischen Heidegger-Rezeption, ist dabei Resultat der Wertabspaltungsvergesellschaftung und nicht umgekehrt die ontologisch gedachte bzw. geschlechtsneutral ontologisch gedachte Existenz deren Voraussetzung. Also der Vortrag ist streckenweise nicht einfach, aber mei, so ist es halt. Also zunächst möchte ich einige Grundgedanken von das andere Geschlecht noch einmal darlegen. Beauvoirs Denken wurzelt bekanntlich im Existenzialismus und hier speziell auf dem Existenzialismus Sartres, den sie aufgrund eines lebenlangen Dialogs mitkonstituierte. Kerngedanke ist hier, dass der Mensch ob seiner Geworfenheit in die Welt zur Freiheit verdammt ist. Er muss sich selbst erfinden und ist absolut selbstverantwortlich. Die Berufung auf äußere Bedingungen für seine Entscheidungen sind Flucht. Es gibt kein vorausgesetztes menschliches Wesen. Der Mensch und dessen Existenz fällt im Grunde mit der Tat zusammen, in der er sich transzendiert. Ja, er geht im Handeln über seine Existenz hinaus. Dies gilt nicht nur für den Einzelnen, sondern für die gesamte Menschheit. Dieser Gedanke liegt dem anderen Geschlecht zugrunde. Dabei gilt der Mann als Subjekt, die Frau als das andere Besondere. Die Kategorie des anderen kennzeichnet die Existenz zwar schlechthin, zeichnet sie sich gemeinhin jedoch durch Wechselseitigkeit aus, fehlt es im Geschlechterverhältnis an dieser Wechselseitigkeit. Frauen willigen in dieses Verhältnis ein. Nicht zuletzt aus Bequemlichkeit, um aus der Verantwortung zu flüchten, verbleiben sie in der Immanenz. Obwohl Beauvoir nun der Meinung ist, man kommt nicht als Frau auf die Welt, sondern wird es, ein oft zitierter Satz, schwankt sie zwischen biologischen und sozialen Erklärungen, denen sie ihre existenzialistische Weltsicht unterlegt. Biologie ist für sie dabei in erster Linie Ballast, den es abzuwerfen gilt, will die Frau zur Transzendenz gelangen. Folglich unterstützte sie, und zwar zu Recht, Abtreibungskampagnen und sieht die lesbische Liebe als Alternative zur heterosexuellen Beziehung, denn der Geschlechtsakt stellt, Zitat, immer eine Art Vergewaltigung dar. Zitat Ende. Entscheidend ist jedoch für Beauvoir nicht die sexuelle Praxis, sondern die Ausschließlichkeit von Heterosexualität. Für die Frauenbewegung im Gefolge von der 68er-Bewegung war das andere Geschlecht eine Art Bibel, wie oft festgestellt wurde. Von Sulamis Firestone, Alice Schwarzer, Susan Brown Millers gegen unseren Willen, einem Antivergewaltigungsbuch, bis hin zu Thürmer Rohr mit ihrer Mittäterschaftsthese, die bis heute als bloße Gegenthese zum Opferfeminismus gehandelt wird, anstatt zu sehen, dass beide Feminismusvarianten, die Opfer- und die Mittäterschaftsseite, im Grunde genommen ein existenzialistisches Fundament haben. Noch im Differenzfeminismus, sei es der von Erika Rey oder den sogenannten Bielefelderinnen, wird nämlich der patriarchale Entwurf der Frau auch als utopische Vorstellung gewissermaßen entwendet und schon immer transzendental gedacht, und zwar nun tatsächlich von der ebenso immer schon immanenten weiblichen Seite her. Gerade Erika Rey und Beauvoir sind dabei komplementär zu veranschlagen, als bei Beauvoir die Frau als das defizitäre Andere des männlichen Subjekts veranschlagt wird, bei Erika Rey indessen das verborgene Andere das Eigentliche ist, dem es Respekt zu zollen gilt. Beauvoir und Sartre haben, wie andere Theoretikerinnen auch, Wandlungen innerhalb ihres Schaffens durchgemacht. auf eine phänomenologische und existenzialistische Phase im engeren Sinne folgte der Rekurs auf die Marx'sche Theorie, schon seit der Nazi-Invasion in Frankreich sichtbar. Die Herausbildung des Existenzialismus wird häufig hiermit in Verbindung gebracht und der Notwendigkeit der Resistance. Dies ist im Übrigen ein Unterschied zu Heidegger, auf den sich auch Sartre und Beauvoir beziehen, der vorher in Deutschland die Grundphilosophie des nationalsozialistisch-kleinbürgerlichen Grundgefühls artikulierte. Also auf die Differenzen kann ich jetzt hier einfach nicht eingehen, das würde jetzt zu weit führen. So bezieht auch Beauvoir unter anderem auch marxistisches Gedankengut im anderen Geschlecht mit ein, dies jedoch weniger als Grund von Frauenunterdrückung, sondern, wie in einer phänomenologisch-existenzialistischen Sicht üblich, in einer eher deskriptiven Absicht, um das primär existenzialistisch untermauerte andere Geschlecht zu bestimmen. Auch wenn die theoretische Entwicklung von Sartre und Beauvoir Metamorphosen durchgemacht hat, möchte ich hier den Aufsatz von Sartre, Materialismus und Revolution, von 1946 kurz in seiner Kernaussage referieren, um ihn sodann mit einer grundsätzlichen Argumentationsfigur in Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein konfrontieren, um den Gegensatz von Fetischkritik in einer grundsätzlichen Formdimension und in diesem Zusammenhang einer Dialektik von Subjekt und Objekt aufzuzeigen, und zwar in der Diktion einer Wertabspaltungskritik. Wichtige Anregungen hierzu habe ich von Winfried Dallmayr aus seinem Aufsatz Phänomenologie und Marxismus in geschichtlicher Perspektive von 1977. Für Sartre ist ein Vulgärmaterialismus Steilvorlage seiner Kritik. Zitat: Um Subjektivität zu eliminieren, deklariert der Materialist sich selbst zum Objekt, das heißt zum Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Sobald aber Subjektivität in die Objektwelt eingeebnet wird, greift der Materialist zur Finte. Anstatt sich selbst als Gegenstand unter Gegenständen und unter der Kontrolle der Naturkausalität zu sehen, schwingt er sich zum objektiven Beobachter auf und behauptet, die Natur an sich, so wie sie ist, im Griff zu haben. Zitat Ende. Dabei sind bei Sartre gesellschaftliche Strukturen im Marxismus Naturgesetzen gleich. Stattdessen muss der Marxismus, so Sartre, mit dem Existenzialismus verbunden werden, was für ihn heißt, dass eine kontemplative materialistische Position verlassen werden muss. Das Zusammenspiel der Erkenntnis mit Praxis, existenzialistisch gefasst eben, ist demgegenüber sein Anliegen, wobei er selbst wiederum ganz traditionsmarxistisch Praxis mit Arbeit in einem ontologischen Sinne verbindet. Es ist der Blick der herrschenden Klasse, dem der herkömmliche Marxismus aufsitzt, so Sartre, in Form einer materialistischen, kontemplativen Ideologie. Hingegen ist das Proletariat dazu prädestiniert, sich zu engagieren, auch wenn es der erkenntnistheoretisch-marxistischen Fundierung bedarf. Phänomenologie, ein sartrischer Existenzialismus und ein Marx-Begriffsschematismus werden bei ihm wie folgt verknüpft. Gefordert ist eine Erkenntnistheorie, Zitat, die nachweist, dass menschliche Realität Tätigkeit ist und dass tätige Bearbeitung der Welt mit dem Verständnis dieser Welt, wie sie ist, zusammenfällt. Zitat Ende. Sein bzw. marxistisches Sein, Materialität, wird so in Sartres verkürztem Verständnis lediglich in Existenzialismus, in existenzialistisch vorverstandenes Bewusstsein aufgelöst und mit der Konstruktion einer Möglichkeit eines völlig anderen Entwurfs von Gesellschaft, vom Proletariat ausgehend. Deshalb muss der Marxismus eine Theorie der Transzendenz sein, nach Sartre. Dallmayr kommentiert hierzu, Zitat, Sartre blieb auch in der Nachkriegszeit dem radikalen Freiheitsbegriff seiner Frühschriften im Grunde treu, obwohl der Begriff jetzt durch die Betonung der Arbeit stärker mit der Wirklichkeit vermittelt wurde. Die Einbürgerung dieses Freiheitsbegriffs in den Marxismus hat aber ernste Konsequenzen. Konsequenzen, die Sartre zu erwähnen verabsäumt. So wie das phänomenologische Frühwerk durch den Gegensatz von Bewusstsein und Dingwelt geprägt war, so ist auch jetzt revolutionäre Praxis nur auf dem Hintergrund dauernder Ausbeutung sinnvoll, so wie in Sein und Nichts Bewusstsein als für sich trotz eifriger Verbindungen niemals dem an sich verschmelzen konnte, so kann in Materialismus und Revolution der Klassenkampf nie zum Erlahmen kommen. Sartres geschichtliche Perspektive visiert daher nicht so sehr eine klassenlose Gesellschaft an, als ein Abwechseln verschiedener Varianten des sozialen Sadismus und Masochismus. Seine späteren Schriften haben dieses Dilemma vielleicht abgemildert, aber nie ausgeräumt. Zitat Ende Dallmayr. Irgendwie muss es etwas geben, über das hinauszugehen ist. Das gehört zum sartreschen Philosophiekonzept schlechthin. Sartre bleibt vor dem Hintergrund der Abspaltungskritik in einem ontologischen Denken und prinzipiell in einem unauflösbaren Subjekt-Objekt-Dilemma befangen. Auch in seiner Marxismus-Emphase muss er der Tat, dem Entwurf, die im Grunde immer die der Arbeitstat ist, letztlich existenzialistisch die Stange halten. Dallmayr bemerkt zu Recht, dass Sartre hinter dem vergleichbaren Aufsatz Geschichte und Klassenbewusstsein von Lukács, Zitat, in manchen Punkten, etwa im individualistischen Akzent und in der Begriffsschematik, zurückfällt. Zitat Ende. Allerdings konkretisiert Dallmayr dies nicht. Im Hinblick auf die gesellschaftliche Wertform bzw. Wertabspaltungsform, wie ich dies nun zunächst anhand eines zentralen Gedankens von Lukács aus Geschichte und Geschichte und Klassenbewusstsein schlaglichtartig versuchen will. Also das ist jetzt eine Passage aus dem berühmten Verdinglichungsaufsatz. Zwar ist auch Lukács zweifellos ein Klassenkampf- und Arbeitsapologet gemäß des Traditionsmarxismus, dennoch hat er als erster das Problem der übergreifenden Fetisch-Wahnform thematisiert, die sowohl Kapitalist als auch Proletarier übersteigt und eben nicht im Sinne einer billigen Widerspruchsannahme wirksam ist. Insofern kann auch nicht das Objekt, wie letztlich bei Sartre, ins Subjekt aufgelöst werden, sondern sind Vermittlungen vonnöten, die einem traditionellen Basisüberbauschema im Sinne einer simplen Widerspiegelungstheorie entgegenstehen. Zentral ist bei ihm die geschichtliche Perspektive. So schreibt Lukács etwa, Zitat, es darf nicht vergessen werden, dass Unmittelbarkeit und Vermittlung selbst Momente eines dialektischen Prozesses sind, dass jede Stufe des Seins und des begreifenden Verhaltens zu ihr ihre Unmittelbarkeit hat, in dem Sinne der Phänomenologie Hegels, wo wir dem unmittelbar gegebenen Objekte gegenüber uns ebenso unmittelbar oder aufnehmend verhalten, also nichts, wie es sich darbietet, zu verändern haben. Das Hinausgehen über diese Unmittelbarkeit kann nur die Genesis, die Erzeugung des Objekts sein. Dies setzt hier aber voraus, dass jene Vermittlungsformen, in denen und durch die über die Unmittelbarkeit des Daseins der gegebenen Gegenstände hinausgegangen wird, als struktive Aufbauprinzipien und reale Bewegungstendenzen der Gegenstände selbst aufgefasst werden und dem Prinzip nach zusammenfallen. Lukács geht es so nicht schon immer um einen objektiv veranschlagten Marxismus, sondern Lukács geht so über den chronisch veranschlagten Dualismus im Marxismus, Materialismus, objektive Strukturen, Subjektivität, Bewusstsein, in der dialektischen Vermittlung hinaus. Auch wenn Lukács dabei aufs Proletariate setzt, zumindest in diesem Aufsatz, also in dem Verdinglichungsaufsatz, ist er der Unmittelbarkeit nicht in dem Maße ausgeliefert wie der Existenzialismus grundsätzlich. Sartre geht es selbstredend schon immer mit Heidegger um den abstrakten Menschen in der Welt, das heißt eigentlich den konkreten, schlechthin seienden Mann auf der Straße. Seine Philosophie ist ohne diesen nicht denkbar und setzt bei diesem unmittelbar praktisch an. Sein Totalitätsbegriff beziehungsweise sein Begriff der konkreten Totalität als synthetischer Totalität hat so immer schon einen unmittelbaristischen Bezug, auch dann, wenn er die gesamte Menschheit im Blick hat und dieser auf eben diesem selbstabstrakten Ausgangspunkt überstiegen werden soll. Entscheidend ist bei Sartre und Beauvoir so eigentlich eine Betroffenheitsideologie auf dem Hintergrund einer abstrakt gesetzten Existenz, die im Grunde ohne grundsätzlichen Bezug auf eine Außenwelt, also zumindest im Sinne einer fetischistischen Gesellschaftsverfasstheit, auskommt. Für Sartre ist der Existenzialismus ein Humanismus. Das Individuum an sich, der Mensch, auch im Sinne der Menschheit überhaupt, wird hier in falscher Unmittelbarkeit am Partepe gepackt. Bei Frauen fällt dies aufgrund der patriarchalen Geschichte vielleicht auf besonders fruchtbaren Boden, wobei man allerdings sagen muss, dass diese unmittelbare Betroffenheit im Sinne des Existenzialismus wenig rührselig bei ihm selbst ausfällt und tendenziell in einem Pessimismus, so bei Beauvoir, geradezu in eine Anklage der Frau endet, die sich in der Immanenz zufrieden gibt, aber auch dem kann sich Frau sadomasochistisch immanent beugen, wie die existenzialistisch bekennend demütige Mittäterschaftsthese von Thürmer-Rohr bezeugt, die sich nicht strukturell sachlich in einem Gesamtzusammenhang verorten kann, der auch der subjektiv bekennenden Mittäterschaftsfrau vorgelagert ist. Sowohl Sartre als auch Lukács setzen in ihrer Analyse im Grunde bei der Arbeit und dem Arbeitsmann als Ausgangspunkt an. Während Sartre allerdings existenzialistisch, unmittelbaristisch, schon qua philosophischem Hintergrund auf den Boden der Unmittelbarkeit notwendig verwiesen ist, gibt Lukács das Potenzial im Hinblick auf die Form im Sinne von Marx an. Dies kann potenziell auch im Sinne der Infragestellung der abstrakten Arbeit als Grundprinzip genutzt werden, als auch im Sinne der Wertabspaltungskritik, die den Stellenwert der abstrakten Arbeit noch einmal relativiert. Dabei wäre das obige Lukács-Zitat allerdings wertabspaltungskritisch zu modifizieren und so insbesondere auch die struktiven Aufbauprinzipien und realen Bewegungstendenzen neu zu bestimmen, die als Vermittlungsformen die Unmittelbarkeit des Daseins übersteigen. Dies kann ich hier, ob der gebotenen Kürze, notgedrungen, freilich bloß krude und ein wenig schematisch tun. Ich muss erst mal was trinken. Die Wertabspaltungskritik geht somit im Kern davon aus, dass als weiblich bestimmte Reproduktionsarbeiten, Hausarbeit, Liebe, Hege, Pflege und so weiter, aber auch entsprechende Haltungen, etwa Fürsorglichkeit etc. und minder bewertete Eigenschaften wie Sinnlichkeit, Emotionalität, Charakter und Verstandesschwäche, eben vom Wert und der abstrakten Arbeit, die sich im Kapitalismus ebenso erst konstituiert, abgespalten werden und den Frauen zugewiesen werden. Derartige Zuschreibungen charakterisieren auch wesentlich die symbolische Seite des warenproduzierenden Patriarchats, eine Seite, die durch das Marx'sche Begriffsinstrumentarium nicht erfasst werden kann. Ebenso muss sozialpsychologisch gesehen das männliche Kind sich von der Mutter abwenden und eine Abspaltung, Abwertung des Weiblichen vollziehen, um eine männliche Identität ausbilden zu können, wohingegen sich das Mädchen mit der fürsorglichen Mutter identifizieren muss, um zur Frau in Anführungsstrichen zu werden. Die Abspaltungsseite ist notwendig mit dem Wert gesetzt, gehört zu ihm und ist deswegen seine Voraussetzung, ohne die er nicht existieren kann. Gleichzeitig ist sie sein anderes und als solches von ihm unerkannt. Das eine kann somit nicht aus dem anderen abgeleitet werden, sondern beide gehen auseinander hervor und begründen so eine historisch-dynamische Vorwärtsspirale der Gewinnung von Mehrwert, die historisch einzigartig ist. Dabei geht diese Wertabspaltung als Grundprinzip durch alle Sphären und Bereiche. Sie kann also nicht mechanisch in den Sphären Privatheit, Öffentlichkeit, Produktions-, Reproduktionssphäre verortet werden. Auch wenn Frauen heute doppelt vergesellschaftet sind, also für Familie und Beruf gleichermaßen zuständig sind, wie Becker-Schmidt sagt, auch in biografischer Versetzung, und sie zu einem Gutteil in die offizielle Gesellschaft eingebunden sind, bleiben sie immer noch im Gegensatz zu Männern primär für Haushalt und Kinder zuständig, verdienen sie weniger als Männer, obwohl sie diese im Bildungsniveau überflügeln und müssen sie mehr kämpfen, um in obere Etagen zu gelangen. Noch im heutigen Ruf nach der Quote scheint eher eine traditionelle patriarchale Imagination auf, wonach die Frau dem katholischen Kirchenlied gemäß Maria breit den Mantel aus zur geborenen Trümmerfrau erkoren werden soll, wenn das warnproduzierende Patriarchat aus den Fugen gerät, gewissermaßen als eierlegende Wollmilchsau, die alle Reproduktionsvarianten der Gesellschaft noch im Verfall abdeckt. In diesem Zusammenhang wäre auch ein gesellschaftliches, androzentrisches Unbewusstes zum Thema zu machen, das patriarchal warenproduzierende Verhältnisse noch heute ermöglicht. Die Frau, also immer in Anführungsstrichen muss man das setzen, im materiellen, sozialpsychologischen und kulturell-symbolischen Gewebe im Kontext der Wertabspaltung als Grundprinzip steht somit in anderer Weise der Unmittelbarkeit als auch dem vermittelten Gesamtzusammenhang gegenüber als bei Beauvoir, die eine abstrakte Existenz zum Untergrund macht, wenn sie eben zwischen Biologiebezogenheit und deren Relativierung changierend schreibt. Zitat: Es müssen die biologischen Gegebenheiten im Licht eines ontologischen, ökonomischen, sozialen und psychologischen Zusammenhangs untersucht werden. Die Unterwerfung der Frau unter die Art und die Grenzen ihrer individuellen Fähigkeiten sind außerordentlich wichtige Tatsachen. Der Körper der Frau ist eines der wesentlichen Elemente für die Situation die sie in der Welt einnimmt. Aber andererseits genügt es auch nicht, sie zu definieren. Er hat nur gelebte Realität, also der Körper, sofern er vom Bewusstsein durch Handlungen und innerhalb einer Gesellschaft bejaht wird. Die Biologie reicht nicht aus, um eine Antwort auf die Frage zu geben, warum ist die Frau eine andere? Irgendwie bezieht sich die Beauvoir da auch noch auf den Merleau-Ponty, aber da muss ich jetzt irgendwie passen. Also so den Merleau-Ponty, den habe ich jetzt nicht rezipiert, muss ich zugeben. Aber es wäre vielleicht jetzt auch zu viel sogar, auch für die Zuhörer. Zentrale Voraussetzungen zur Ausformulierung der Wertabspaltungskritik, der Abspaltung als des anderen des Werts, waren freilich die Ausarbeitungen Beauvoirs, die allerdings nicht existenzialistisch abstrakt in der Luft stehen, sondern eben gemäß der Wertabspaltungstheorie dann selbst in einen historischen und strukturell prozessualen Kontext einzuordnen sind. Gemeinsamkeiten, also zwischen mir und Beauvoir, sind hierbei, dass der Mann als Subjekt die Frau als das Besondere in der kapitalistisch-patriarchalen Realität firmieren und hierbei Bewertungshierarchien aufgemacht werden. Analog dazu auch noch, was das Verhältnis abstrakte Arbeit, Hausarbeit betrifft. Weiterhin teilt die Wertabspaltungskritik die radikale Kritik und Verweigerung der Frauenrolle. Heute also auch die Zumutung, für Familie und Beruf gleichermaßen zuständig zu sein, gewissermaßen, wie schon gesagt, als eierlegende Wollmilchfrau. Und in der Post-Post-Gesellschaft leistungsstarke, perfekte Mittelschichtskinder in die Welt zu setzen. Ebenso trifft sie sich mit Simone de Beauvoir in der Infragestellung der Zwangsheterosexualität, ohne indes die Existenz eines geschlechtlichen Körpers zu leugnen, auch wenn sie dies teilweise auf der Grundlage falsch-ontologisch-biologistischer Annahmen macht. Ganz entschieden stimmt sie mit Beauvoir überein, wenn das hierarchische Geschlechterverhältnis, allerdings vor dem Hintergrund der Wertabspaltungsform, thematisiert werden muss und nicht in einer verschwimmenden Dekonstruktion als Ausgangspunkt von vornherein verunklart werden soll. Schließlich kritisiert die Wertabspaltungskritik auch eine klassisch-feministische Differenzperspektive, wie auch Beauvoir, die allerdings nicht im Kontext eines Gleichheitsdenkens erfolgt, sondern eine Überwindung von Gleichheit, Differenz und Dekonstruktion gleichermaßen anstrebt. Dabei bringt Beauvoir, und zwar als Frau, erstmals systematisch eine groß angelegte Analyse, wenngleich auch auf einem existenzialistischen Fundament, des Geschlechterverhältnisses überhaupt zu Wege, wobei sie auch die wenigen feministischen männlichen Denker, die es in der Geschichte gegeben hat, aufarbeitet. Ihre Sichtweise und deren Wirkmächtigkeit kommen wertabspaltungskritisch betrachtet allerdings nicht von ungefähr. Frauen können es sich in den letzten Jahrzehnten nicht mehr leisten, auch nur in der Vorstellung einer Hausfrau zu sein. Heute sind sie dies erst recht im Sinne von Trümmerfrauen, wenn es Männer aufgrund des Obsoletwerdens der abstrakten Arbeit nicht mehr schaffen. Wobei Andrea Truman zweifellos recht hat in ihrer Kritik an Beauvoir, wenn sie deren Arbeitsfixiertheit und auch deren Transzendenzvorstellung in Frage stellt. Entscheidend ist somit die übergreifende Wertabspaltungsstruktur, auch wenn sie niemals unabhängig von der Handlung existiert. Auch der verselbstständigte Fetischzusammenhang ist bei Marx, wenn auch bewusstlos, von den Menschen gemacht. von der historisch-prozessual orientierten Wertabspaltungswarte aus, war Beauvoir dergestalt auch entscheidend für eine Widerspruchsbearbeitung in einer bestimmten Phase des Kapitalismus, dem Übergang vom Fordismus zum Postfordismus. Der weibliche Drang zu einer bestimmten Art von Transzendenz kam so der immanenten Entwicklung zu Pass. Susanne Mayer stellt fest, Moser stellt fest, Zitat, der Existenzialismus hat vieles von dem heute vorweggenommen, hat vieles von dem vorweggenommen, das bis heute an der Tagesordnung ist. Keine gottgewollte Ordnung bestimmt mehr den Platz, den der Einzelne einnimmt. Der Platz in der Gesellschaft muss erkämpft werden. Wir müssen uns alle selber finden, vom Job bis zum Sinn in unserem Leben. Was also damals in der Zeit Beauvoirs noch rein theoretisch diskutiert wurde, ist heute Realität geworden. Zitat Ende. Nach einer nachdrücklichen Feier Beauvoirs in den 70er Jahren mutierten ihre Ansichten nach einer Phase des Differenzfeminismus insofern in einer Queerpolitik und Queersyrie, als Geschlecht nun gänzlich kontingent veranschlagt wurde und manche in einer platten Szeneauslegung Butlers gar bis heute meinen, das Geschlecht ließe sich wie die Kleider wechseln. Gender hat mit Queer dabei den grundsätzlichen Gedanken der Bedeutungszuweisung und Herstellung von Geschlecht vor dem Hintergrund einer Kultur- und Sprachhypostasierung gemein. Beauvoir wird dabei der Reflexion von Zweigeschlechtlichkeit geziehen. So schreibt schon Butler in Gender Trouble. Also, Zitat, die diskursive Konstruktion des Körpers und seine Trennung von der Freiheit bei Beauvoir ist nicht imstande, jene Geist-Körper-Unterscheidung, die das Fortbestehen der Geschlechterasymmetrie erhellen könnte, an der Achse Geschlechtsidentität entlang zu markieren. Zitat Ende. Ergo, Beauvoir hypostasiert nicht völlig die kulturelle Genderschiene, wie Butler sie als entscheidende veranschlagt. Vielmehr ist Beauvoirs Analyse seitens der Wertabspaltungskritik Ceterum censeo die Voraussetzung zum Begreifen der kapitalistisch-patriarchalen Verfasstheit, die nicht in einer dekonstruktivistischen, oberflächlichen Durchmischung außer Kraft gesetzt werden kann, ganz davon abgesehen, dass Butler selbst diesem Geist-Körper-Dualismus anheimfällt, wenn sie davon ausgeht, dass Sex immer schon und die Kultur ganz klassisch patriarchal über Natur in undialektischer Weise bei ihr obsiegt und die Hauptmacherin ist. Insofern hat Beauvoir, indem sich Gender für sie nicht widerspruchslos reimt, mehr Recht als Butler mit ihrer glatten, allzu schlüssigen Analyse, auch wenn sie tatsächlich letztlich, also jetzt Beauvoir, zu einer biologisch-ontologischen Sichtweise des hierarchischen Geschlechterverhältnisses neigt, beziehungsweise das changiert bei ihr eben, wie schon gesagt. Auch wenn Butler nun ebenso wie ich das humanistisch-existenzialistische Subjektverständnis kritisiert, für sie ist die Totalität gewissermaßen bloß, insbesondere in Gender Trouble, eine Sprach- und Diskurstotalität, der ein umfassendes Totalitätsverständnis fehlt. Ja, bei Butler findet geradezu in einer Umkehrung des Basisüberschau-Bauschemas statt, in dem Kultur, Diskurs und Sprache zum Unterbau materieller Realitäten gemacht werden, wie schon häufig konstatiert wurde. So ist ihre Theorie letztlich falsch und übergeschnappt in einer Ontologie des Kulturellen, wie sie postmodern gesättigt üblich ist, die eine wie immer geartete Materialität und schon gar nicht eine dialektisch vermittelte Wertabspaltungsvergesellschaft zu thematisieren vermag. Identität bzw. Geschlechtsidentität, Gender, ist für die Wertabspaltungskritik dagegen nicht das allererste Problem. Ihr geht es zunächst einmal zuvörderst um die grundsätzliche Form der Wertabspaltung als gesellschaftliches Basisprinzip, das als solches selbst erst Kultur, als auch existenzkonstituierend überhaupt ist. Heute erscheinen Aufsatzsammlungen mit Titeln wie Alles Gender? Fragezeichen, Gender in Motion, was kommt nach der Genderforschung und Ähnlichem. Auch wenn die allgemeine langweilige Konsequenz dann heißt, nach der Genderforschung ist vor der Genderforschung. Gender ist irgendwie offenbar abgenudelt. Im Nachhinein scheint es mir ein bloß wohlfahrtsstaatliches Theorieideologem zu sein, in einer Phase, in der sich Frauen Teilnahmerechte erstritten hatten und auf der Grundlage, es werde wohl so weitergehen, eine eher phlegmatische Haltung an den Tag legten. Heute wird eine sträfliche Vernachlässigung der hierarchischen Geschlechterdimension deutlich. Nachdem diese schon fast als gegessen betrachtet wurde, wird heute deutlich, dass Geschlechterstrukturen und Geschlechtsidentitäten offenbar tiefer sitzen, als man angenommen hat, auch wenn es bürgerlichen Alpha-Mädchen erst einmal vorbehalten war, ein derartiges Unbehagen zu formulieren. Hinzu kommt noch, dass die allgemeine gesellschaftliche Situation die selbstgesellschaftlichen Mittelschichtsindividuen immer mehr den Absturz ahnen lässt, einen Rekurs auf materielle Ebene nahelegt, die einer kulturalistischen Queer- und Genderperspektive nicht nur fehlt, sondern den sie auch kulturalistisch arrogant lange Zeit als sekundär abgetan hat, also diese materielle Ebene. Einer solchen Perspektive schwimmen nun die Fälle davon und so wird nun hurtig wieder die materielle Ebene entdeckt, die angeblich doch so wunderbar mit der dekonstruktivistischen Ebene zur Deckung gebracht werden könnte. Dabei wollen unterschiedliche feministische Konzepte angeblich sowieso im Grunde dasselbe. Der vielbeschworene Respekt vor der Differenz, den Unterschieden, wird zwischen den einzelnen Konzepten wird so eingeebnet und Unterschiede nach wie vor in einem postmodernen Anything Goes untergepflügt. Es erfolgt ein gewaltsames Kompatibelmachen von unterschiedlichen Theoriekonzepten, noch immer unter einem postmodernen Versöhnungsmäntelchen. In diesem Zusammenhang taucht auf einmal auch die mittlerweile jahrelang vernachlässigte, ja sowohl von einer Differenz als auch Dekonstruktionsposition aus geschmähte Beauvoir wieder als diskutable Grundlage auf. Zitat. Hans-Jürgen Voss ist es, glaube ich. Ja, Zitat Hans-Jürgen Voss. Wegen ihres Infragestellens der überzeitlichen und überregionalen Kategorien Frau und Mann, dem Ablehnen einer Basis, die allen Frauen gemein ist, wurde Butler vorgeworfen, dass dieser Standpunkt es unmöglich mache, die Unterdrückung der Frauen in der Gesellschaft wirkungsvoll zu bekämpfen. Hier ist wieder ein Blick auf Beauvoir hilfreich. Sie belegt auf verschiedene Weise das Gegenteil. Einerseits und ganz praktisch hat ihr Buch gerade den Kampf für die Gleichberechtigung von Mann und Frau befeuert. Andererseits leugnet sie mit dem grundlegenden Anzweifeln einer natürlichen geschlechtlichen Basis eben nicht, dass es derzeit tatsächlich und ganz real in dieser Gesellschaft Männer und Frauen gibt und dass ein dauerhaftes, offensives Streiten notwendig ist, um Diskriminierungen von Frauen und Gewalt gegen Frauen zu behandeln. Es muss also um ein Miteinander dieser Perspektiven gehen. Will man andererseits den aktuellen Bedürfnissen von Menschen Rechnung tragen und dabei auch wirksam gegen aktuell stattfindende Benachteiligungen und Gewalt vorgehen und andererseits am Ziel einer künftig besseren Gesellschaft festzuhalten, in der patriarchale und kapitalistische Herrschaftsverhältnisse überwunden werden. Zitat Ende Voss. Dass Beauvoir den biologischen Körper dabei äußerst ambivalent veranschlagt hat, lässt Voss dabei einfach außen vor. Sylvia Stoller sagt, Zitat, zu Beauvoirs Zeiten gab es gravierende Unterschiede, Ungleichheiten, daher war eine Gleichheitsforderung wichtig und wir können noch immer nicht darauf verzichten. Aber auch ein Differenzdenken ist heute wichtig. In Zeiten, in denen Pluralität ein positiver Wert ist, müssen wir einen Begriff von Differenz haben. Das Problem aber ist, dass man mit der Differenz sehr sträflich umgeht. Es gibt den Zwang, andere anzugleichen, etwa wenn man ein Kopftuch trägt, kein Deutsch spricht oder was auch immer. Insofern denken wir Differenz noch nicht radikal genug. Und zu guter Letzt können wir auch die Gedanken rund um die Konstruktion nicht verzichten. Butler hat uns gelehrt, hinter das Offensichtliche zu schauen. Sie zeigt uns, dass das allzu Natürliche nicht natürlich ist und etwa Fragen zu stellen sind wie, wer ist wirklich eine Frau? Jede dieser theoretischen Analysen und Forderungen ist heute aktuell. Wenn man Dekonstruktionstheoretikerin war, dürfte man in den 90ern kaum den Begriff Differenz von Irrigerei ins Spiel bringen. Differenz rief gleich die Vorstellung von Zweigeschlechtlichkeit, Heterosexualität, Konservativität und so weiter hervor. Ich habe diese negative, ich habe diese negative Bewertung nie verstanden, denn die Pluralität, die die Konstruktionstheoretikerinnen einfordern, baut doch auf Differenz auf. Ohne Differenz gibt es keine Pluralität. Zitat Ende. Statt einer Überwindung dieser verschiedenen Perspektiven wird so eklektisch die gleichberechtigte Akzeptanz und gleichzeitig ein konziliantes Sehen von Überlappungen proklamiert, wobei die Geschlechterdifferenz gewissermaßen kontingent als Differenz neben anderen verhandelt wird. Gerade die Krisenentwicklung bringt es andererseits auch mit sich, wenn die Lebenssituation vieler prekärer und es im buchstäblichen Sinne existenzieller wird, wie schon gesagt, dass ein universalistisch gedachter und mitunter seichter Phänomenologismus überhaupt wieder vermehrt angesagt ist, was vor dem Hintergrund einer fortgeschrittenen Wertabspaltungsvergesellschaftung im Verfall selbst gesehen werden muss. Auch in diesem Kontext ist eine erneute Reminiszenz an Beauvoir zu sehen. Der Mensch in der Welt, die absurdeste Fragestellung überhaupt, ist nicht von ungefähr wieder die zentrale gegenwärtige Problemstellung, noch gegen den Poststrukturalismus gewendet, wobei heute die Entfremdungsproblematik mit Neustratifizierungen jenseits der traditionellen Klassengesellschaft zusammenschießt. So findet heute auch wieder öfter ein Rekurs auf Heidegger im Original im Zuge einer Angst der Mittelschichten vor dem Absturz statt und auch da, wo er nicht explizit erwähnt wird, werden im Grunde seine Fragestellungen und die dementsprechende Ebene bemüht. Carl Schmitt und sein Dezisionismus feiern schon seit längerem wieder fröhliche Urständ im post-Foucault'schen Zeitalter. Eine sanguinisch postmoderne Heidegger-Rezeption im Sinne des Viva la Différence mit Rekurs auf Derrida der Heidegger noch mit seiner eigenen Metaphysikkritik überflügelt haben soll, wie dies in einer konsumbasierten, fordistischen Phase der Fall war, scheint auszulaufen. In diesem Zusammenhang scheint es mir auch so zu sein, dass Sartre, aber auch Beauvoir, heute in einer gleichsam linksphänomenologisch-existenzialistischen Wendung problematische existenzphilosophische Ideen heute wieder vermehrt auftauchen, so zum Beispiel auch, was die Analyse des Antisemitismus betrifft, als ließe sich ein gefährlicher Antisemitismus als Krisenideologie aus falschen Abstraktionsängsten heraus, die selbst antisemitisch vermittelt sind, überhaupt im Kontext von entscheidungsphilosophischen Fragestellungen beantworten. In der konkreten historischen Situation seinerseits, also früher, also in den 20er und 30er Jahren, war noch die Alternative zwischen dem Nationalsozialismus und einem stalinistisch verfassten Realsozialismus, der gewiss anders geartet ebenfalls antisemitisch war, gegeben. Deswegen kann jedoch nicht von einer abstrakten Existenz als allgemeinem Untergrund ausgegangen werden, der einer grundsätzlichen Kapitalismuskritik unterlegt beziehungsweise ihr zu entscheidenden Teilen beigemengt ist. Auch wenn die tatsächlichen Entscheidungsmöglichkeiten so im Konkreten nicht immer bestimmt sind, sie bewegen sich schon immer als solche innerhalb eines fetischistischen Zwangszusammenhangs, der auch diese Entscheidungen bedingt, selbst wenn diese nicht darin aufgehen und die Verantwortung in diese verschoben werden kann. Voluntaristische Haltungen werden sowohl via Situationismus bzw. Neosituationismus, vielleicht auch Vulgärsituationismus könnte man sagen, also siehe der kommende Aufstand, neu legitimiert. Genauso findet man sie bei den Antideutschen, die die abstrakte Entscheidung für oder gegen den Sozialismus heute in den Raum stellen. Nicht von ungefähr gibt es bereits Kongresse zur Vereinbarkeit, aber auch Differenz zwischen Sartre und Adorno, wobei die Versöhnung schon in der Programmvorstellung deutlich wird. Eine Verantwortung ließe sich stattdessen bloß in einem fetischismuskritischen Reflexionszusammenhang bestimmen, der eine Dialektik von Handlung, ich betone Handlung, und Struktur in diesem Sinne keineswegs leugnet. In diesem Kontext halte ich es für eine Illusion und eine Rationalisierung, die gewissermaßen existenzielle Frage nach der Überwindung des Wertabspaltungsverhältnisses zu ignorieren. Stattdessen muss der Spagat zwischen Subjekt und Objekt in einem historisch verstandenen Sinne, der die Unmittelbarkeit in einem praktischen Verständnis vermittelt mit einschließt, ausgehalten werden, um zu einem Jenseits desselben zu gelangen. Strukturell ist somit unbedingt die Wertabspaltungsvergesellschaftung als Voraussetzung zu nehmen, zunächst einmal ungeachtet der empirischen Männer und Frauen. Eine so verstandene Kritik der gesellschaftlichen Synthesis in ihrer konkreten Totalität ist überhaupt der tiefere Grund für das Auftauchen der abstrakten Fragestellung nach dem Menschen in der Welt, einen abstrakten Menschen, einen abstrakt bestimmten Menschen, gibt es so aber einfach überhaupt nicht. Dies kann bloß im Hinblick auf die sowohl historisch als auch logisch bestimmte Wertabspaltungsform geklärt werden. Hieraus folgt eine Perspektive, ich sage es nochmals, jenseits von Gleichheit, Differenz und Dekonstruktion, die ein radikal anderes, wirklich jenseits existenzialistischer oder sonstiger Attitüden aufrechterhält und sowohl Ideologien und Abstraktionen, Prinzipien einer falschen Transzendenzvorstellung etwas entgegenhält, aber auch einer Immanenzbestimmung misstraut, so sympathisch einem der schwarze Rollkragenpulli und die filterlose Couloir auch sein mögen. Allerdings würde diese Couloir-Existenz dann bloß gegen eine heideggerische Kräuterexistenz ausgetauscht. Also das sind jetzt alles Metaphern, einfach um kurz so einen Zusammenhang klarzumachen. Existenz gibt es jedoch nur innerhalb von Wertabspaltungsfetischbedingungen und nicht als ontologische Tatsache, die selbst schon immer primär mittelschichtspräfiguriert sind. Dass sie scheinbar immer notwendig aufrechterhalten werden müssen, ist ein Selbstmissverständnis des Bewusstseins dieser Verhältnisse, das scheinbar einer ontologischen Untermauerung bedarf. Es dauert nicht mehr lang. Dabei muss die Wertabspaltung als gesellschaftliches Formprinzip hervorgehoben werden, zumal grundsätzliche Erwägungen im Hinblick auf das asymmetrische Geschlechterverhältnis heute kaum mehr anzutreffen sind. Dass gerade Frauen nicht innerhalb der eigenen Sozietät versklavt wurden, wie Beauvoir konstatiert, deutet auf die Relevanz des Körpers hin. Ein oberflächlicher Vergleich mit den Juden, dem Schwarzen, wie Beauvoir ihn vornimmt, scheint sich aufzudrängen, trifft die Tiefendimension der Wertabspaltungsvergesellschaftung jedoch nicht. Die Existenz als äußerster Fluchtpunkt ist nichtssagend. Derartige, modisch gesprochen, intersektionelle Fragestellungen können heute bloß mit Bezug und gleichzeitig in Abgrenzung auf diese grundsätzliche Dimension geklärt werden. Dabei kann man sich heute jedoch offenbar nicht mehr die vermaledeite Frage nach dem Leib leisten. Also die wird tabuisiert. Andererseits ist er in vielen Gender-Konzepten dennoch stumme vortheoretische Voraussetzung. Aus diesem Dilemma würden bloß nicht-essentialistische, nicht-biologistische Sex-Gender-Reflexionen führen, die allerdings nicht aufgegriffen werden und nicht bloß einfach in einem kulturalistischen Race-Class-Gender-Diskurs aufgehen. Geschlecht unterscheidet sich von derartigen Verhältnissen radikal und kann nicht mit anderen Ungleichheitsformen dekonstruktiv gleichgesetzt werden, was die Vermittlung mit ihnen als wirkliche andere überhaupt erst möglich macht. Wenn Lukács forderte, gewissermaßen die unmittelbare Unmittelbarkeit und objektive Strukturgesetze und objektive Aufbauprinzipien dialektisch auf einen materialistischen marxischen Hintergrund zu vermitteln, so habe ich dies im Hinblick auf die historische Einschätzung Beauvoirs im Wertabspaltungskontext in modifizierter Weise versucht. Um diese Strukturen wirklich transzendieren zu können, braucht es die Einsicht in dieses Verhängnis anstatt existenzialistischer Haltungen, die schließlich in einem falschen Voluntarismus enden. Die Abspaltung ist dabei ein Doppeltes. Einerseits ist sie die stumme Voraussetzung als anderes, hier spricht Beauvoir, der Warnproduktion und des Fetisch, also das andere der Warnproduktion und des Fetischs. Als solche stellt sie eben eine ganz andere, grundsätzliche, gewissermaßen noch latentere Strukturebene dar, die über den marxischen Fetischismus hinausgeht. Die Wertabspaltungsdimension umfasst so nicht bloß ein asymmetrisches Geschlechterverhältnis, sondern sie zielt auf die Gesellschaft als Ganzes. Transzendenz im Sinne der Wertabspaltungskritik ist so etwas anderes als bei einer universalistisch-anthrozentrisch veranschlagten Wertkritik, als auch bei Beauvoir. Insofern kann sich der Feminismus im Sinne der Thematisierung der Wertabspaltung als strukturgebendes Grundprinzip ein bloß plumpes Eingeständnis der Mittäterschaft, das letztlich verräterisch in eine sachlich neutrale Genderperspektive mündet, einfach nicht mehr leisten, noch als Voraussetzung anderen im Sinne einer nun eben nicht hierarchisch niederbewerteten konkreten Totalität, also im Sinne von Lukács, sofern sie um ihre Vermittlungen weiß, stattzugeben. Geradezu eine neoexistenzialistische und geradezu gegen neoexistenzialistische und existenzphilosophische Neuauflagen gerichtet, muss darauf bestanden werden, und wenn selbst noch bloß aus individueller Not heraus sozusagen, dass ich ein historisch gewordenes weibliches Individuum und eine Theoretikerin auf einer bestimmten historischen Vergesellschaftungsstufe und insofern Situation im Verfall der fetischistischen und verselbstständigten Wertabspaltungsvergesellschaftung bin, die mich hervorgebracht hat und deren Übersteigung zunächst einmal überhaupt die Einsicht in diese komplizierte Subjekt-Objekt-Dialektik in einer historischen Dimension erfordert, die nicht nur über mich, sondern auch und eine imaginär veranschlagte, abstrakte Menschheit in einem humanistischen Sinne überhaupt hinausgeht und als solche gerade auch als das borniert einzelne Geschlechter, also Individuum bzw. Geschlechtsindividuum konstituierende und beschränkte radikal kritisch angegangen werden muss. Auf dieser Grundlage können wir überhaupt erst von einer weiblichen Entscheidung, von einer wirklichen Entscheidungsmöglichkeit reden, wenn diese nicht im abstrakt unmittelbaren stecken bleiben sollen. Dies gilt es sich insbesondere vor der heutigen, auch gerade subjektiv bedrohlichen, objektiven Krisensituation auf die Fahnen zu schreiben. So, Zeit ja löst.